بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister, da ihr so zahlreich Alhamdulillah da geblieben seid, habe ich ein kleines Geschenk für euch. Und das Geschenk ist ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Hadith überliefert von Abu Mas'ud und von Abu Huraira radiallahu anhuma. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Wahrlich, Allah hat auf der Erde umherziehende Engel andere als diejenigen, die die Taten der Menschen aufschreiben. Allah hat auf der Erde Engel andere als die, die die Taten der Menschen aufschreiben. Die suchen sich immer die Sitzungen, in denen Allahs gedacht wird. Sitzungen, in denen über Koran gesprochen wird, über die Hadith gesprochen wird, in denen irgendwas gelehrt wird, was mit Allah subhanahu wa ta'ala zu tun hat. Sobald einer von ihnen so eine Gruppe gefunden hat, wie diese Gruppen, die wir uns heutzutage haben, befinden, rufen sie sich gegenseitig und sagen zu den anderen Engeln: Kommt hierher, kommt zu dem, was ihr euch gewünscht habt, kommt zu dem, was ihr, wonach ihr gesucht habt. Und dann sammeln sie sich an, bis sie sogar bis zum Himmel hochragen, so viele sind es dann. Und Allah subhanahu wa ta'ala fragt dann seine Engel und sagt zu ihnen: In welchem Zustand habt ihr meine Diener vorgefunden? Und sie sagen: Wir haben sie vorgefunden, während sie dich gelobt haben, gelobpriesen haben, dich als den Größten verherrlicht haben, dich gerühmt haben, deiner gedacht haben, Dhikr gemacht haben. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu seinen Engeln: Haben sie mich denn gesehen? Also haben sie mich gesehen, sodass sie mich so loben, so lobpreisen, so rühmen und so verherrlichen? Und dann sagen die Engel: Nein. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: